In der DEV-JK wird der Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete von Bezirk Nord Hamgyong aktiv unterstützt. Das Ministerium für Bauwesen und Baumaterialindustrie steigerte die Zementproduktion im Vergleich mit derselben Zeit im Vorjahr 1,5-fach und schickte 10.000 Quadratmeter Flachglas in die Katastrophengebiete. Die Fabriken und Betriebe im Bezirk Süd Hamgyong, die bereits große Mengen Getreide und Lebensmittel und 40.000 und tausende Stück Bedarfsartikel und Materialien von mehr als 30 Sorten in die Katastrophengebiete geschickt haben, produzieren jeden Tag mehr Zement, Stahl und Bedarfsartikel als geplant. Und die Kraftwerke Hochongang, Zhangjingang und Buzonggang erzeugten 1,3-fach Strom im Vergleich mit dem im August und versorgen die Front für den Wiederaufbau der Katastrophengebiete damit. Der Bezirk Nordpyongan lieferte über 223.000 Stück Bedarfsartikel und 22.000 Stück Werkzeuge und Materialien aller Sorten in die Katastrophengebiete. Und der Bezirk Südfanghe schickte nach dem dringlichen Transport von Zement, der für den Wiederaufbau der Katastrophengebiete notwendig ist, rund 50.000 Meter Polyvinylchloridrohr, 11.000 Stück Baumaterialien und verschiedene Bedarfsartikel. Im Bezirk Zagang, der viele Lebensmittel, Medikamente, hunderttausende Stück Bedarfsartikel und Schulsachen in die Katastrophengebiete gesandt hat, sind über 1000 Tonnen Alteisen gesammelt worden. Diese Alteisen tragen zur Steigerung der Produktion von Baumaterialien aus Metall und elektrischen Geräten für Haushalt bei, die beim Wiederaufbau der Katastrophengebiete verwendet werden können.